jetzt läuft das Club-Ding. Feel this. Live. Love. Lässig. Unser Ding. Club-Ding. Mit Florian. Einen schönen Sonntagabend, hier ist das Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch. Heute mit Lumix, eine Stunde lang an den Plattentellern. Wird also sehr geil und startet auch sehr cool mit Andy Perry und Karl, Rua Herculano. Super vibey, schöne Deep House Nummer vom Label Hat von B&Ape gemeinsam mit Karl. Und der ist der Sound Wizard, zumindest wird er so bezeichnet und das rührt nicht von ungefähr. Außerdem haben wir für euch EDGR direkt danach mit Bella Chia. Für mich echt krasser Vibe in diesem Track, so leicht Afro und Latin angehaucht. Und Harry Case mit Bananas. Oder wie ich immer sage, Harry Katze mit Bananas, obwohl Katzen überhaupt keine Bananen mögen. Am Mikrofon ist Herr Florian. Servus. Unser Ding. Club Ding. Jeden Sonntag ab 22 Uhr. know if this beat the same language. All I know is I've been sipping in cabanas. All I know is this beat is bananas. All I know is I've been sipping in cabanas. All I know is this beat is bananas. All I know is I've been sipping in cabanas. All I know is this beat is bananas. Das Clubding, ihr hört die Sounds of the Underground in the Mix. Ihr hört Harry Case und Bananas und dieser Track ist zum Tanzen gemacht vom französischen DJ Arigaz, ist sein Debüt auf Solomons Label Dynamic. Jetzt für euch Chris Yorkland, Botox, Jacques Vaub und so weiter und so fort. Diese Nummer, Sandman, klingt absolut wie ein Fiebertraum und ist es auch so ein bisschen auf ihre Art und Weise. Die Melodie lässt so unser vierjähriges Ich direkt einschlafen, aber auch irgendwie der Beat wieder wach werden. Also der Track bewirkt bei mir zum Beispiel genau das Gegenteil. Einfach mal das Sandman-Dingchen gesampelt und Bums Bums drauf gemacht. Wird sehr geil jetzt gleich. Außerdem bleibt's geil mit Bennecke und Hicks und Tori Smith mit Sober, das ist so ein High-Energy-House-Cut und Poit mit I'm Sorry, gleich im Clubding. Clubding. Clubding. Das ist das Clubding, das ist Poat und der Track heißt I'm Sorry. Fetzt ziemlich gut rein, oder? Für euch jetzt Fatboy Slim mit Yamama. Im FBS Loves Mogwai und Carola Edit. Also der Klassiker von Fatboy Slim in a Re-Edit. Und das ist grandios geworden. Starten wir jetzt gleich ins Dreierpack mit rein. Und The Weeknd gibt's direkt danach mit Sao Paulo. Ganz frisch gedroppt und wirklich sehr geil geworden. The Weeknd probiert sich soundtechnisch im Moment gerade sowieso ein bisschen aus, obwohl der probiert sich eigentlich immer aus. Er hat sich, seit ich The Weeknd kenne, eigentlich immer ausprobiert. Das ist immer irgendwie anders geworden. Ist aktuell jedenfalls voll auf der 80-Sounds-Schiene hängen geblieben. Und Bali hätten wir noch für euch mit Need Me, gleich im Clubding. Push the tempo. unser Ding. Club Ding. Oh. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Thank you. Clubding. Jeden Sonntagabend für euch. Ihr hört Bali und Need Me. Schöner High Energy Tech House Cut plus geile Vocals. Das ist eine Amok-Kombination. Jetzt habe ich für euch zwei sehr coole Nummern. Jonathan mit What It Is. Das sind R&B Vocals. Die machen es für mich an diesem Track absolut. Und das in Kombi mit einem richtig Wumms-Beat. Total nice. Also wirklich ein geiles Ding von Jonathan geworden. Und danach für euch Jam J mit Marco Liss und Shake Your. Das ist ein Banger-House-Track. Direkte Einladung zum Tanzen und den für euch im Extended Mix. Gleich im Clubding. unser Ding. Club Ding. Die heißesten elektronischen Tracks. Jede Woche für euch die Sounds of the Underground in the Mix. Too Loud hört ihr gerade mit Losing Control. Ist so ein bisschen was zum Absteppen hinten raus. Diese Woche bei uns DJ und Produzent Lumix. Der hat den exklusiven DJ-Mix geliefert. Dafür gibt es richtig, richtig geile House- und High-Energy-Tracks in den nächsten 60 Minuten in the Mix für euch. Love is as real as it gets. love is as real as it gets. Come on.

is it just a fantasy? Cause the unknown's pulling me. We could leave this space, freedom ours to chase. What if I escape with you? reasons why you might even cry just a little bit. I want to turn you on and then I want you gone. You might even hate me a little bit. I want to call your mom and tell her you're the bomb. I might even see if she's into it. To me, it's just a mystery and a lie we tell. Together we can prove it. To her, it's just a bad word you don't understand, but you don't need to do it. No guarantee that the feeling's there. Together we could lose it. Sex. To her, it's just a bad word. We could talk all night.

rock my world. Baby, cause you rock my world. Baby, could you rock my world? You rock my you. Somebody Yeah.